Kapitel 6, Übung A24. Lesen und hören Sie den folgenden Text. Weiblich, jung und hübsch sucht. Kennen Sie auch diese wunderbaren Geschichten, wie zwei einsame Menschen sich über das Internet gefunden haben und wo schon nach den ersten Mails die Herzen höher schlugen? Bei manchen Paaren, so erzählt man, sind bis zum ersten Treffen nur 2 oder 3 Wochen vergangen. In Deutschland gibt es 14,2 Millionen Singles. Viele von ihnen suchen im Internet einen Partner. Das ist schneller, genauer und preiswerter als die Partnersuche mit klassischen Methoden, Zeitungsannonce oder Partnervermittlungsinstitute. Aber ist es auch erfolgreicher und seriöser? Die Gruppe Stiftung Warentest hat 16 große Internetanbieter getestet. Das Resultat ihrer Untersuchung lautet: Wer im Internet einen Partner sucht, muss sich selbst gut verkaufen. Hübsche, kinderlose Frauen, Anfang 30, beruflich nicht zu erfolgreich, haben es am einfachsten, Kontakte im Internet herzustellen. Sehr erfolgreich sind auch Männer über 40, die nicht für Kinder bezahlen müssen und keine Alkohol-, Geld- oder Gewichtsprobleme haben. Bei fast allen Internetagenturen gibt es eine Ich-über-mich-Seite. Hier kann man etwas über seine Träume und Vorlieben schreiben. Ein interessantes Ergebnis der Untersuchungen ist, dass bei vielen Männern diese Seite leer bleibt. Die meisten Männer wissen nicht, was sie über sich selbst schreiben sollen. Eine lange E-Mail mit Foto oder doch lieber ohne Foto? Aber mit einem Gedicht? Oder eine kurze E-Mail mit der Beschreibung der eigenen Penthouse-Wohnung? Eine Strategie für die richtige Kontaktaufnahme gibt es nicht. Für das Verlieben übrigens auch nicht. In wen man sich verliebt, das entscheidet immer noch das Herz und nicht der Computer.